Am 23. Mai fanden auf den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument und dem Kulturhaus 25. April in Pjöngjang Kundgebungen der Arbeiter, Gewerkschaftler, Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes zur konsequenten Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas jeweils statt. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, die Funktionäre des Gewerkschaftsverbandes, des Frauenbundes und der betreffenden Bereiche Gewerkschaftler, Arbeiter und Mitglieder des Frauenbundes. Auf den Veranstaltungen wurde der Appell des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas an alle Angehörigen der Volksarmee, Jugendlichen und Bewohner, vorwärts zur Generaloffensive für den endgültigen Sieg des Sozialismus unter den Flammen der Schaffung des Malima-Tempos verlesen. Anschließend wurden Reden gehalten. Die Redner betonten, dass man sich durch Lerneifer mit dem historischen Bericht des verehrten Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas und dem Beschluss des Parteitages vertraut machen, seinen revolutionären Posten für den ersten Schützengraben zur Verteidigung des ZK der Partei halten und noch größere Wunder und Heldentaten vollbringen solle. Auf den Veranstaltungen wurden Beschlüsse gefasst.